Bitte schön. Ja. Danke. Guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rahmi Kurt. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay. Wobei Aufnahme, vielleicht will ich gar nicht im Krankenhaus bleiben. Wir müssen ja mal gucken, was überhaupt los ist mit mir, ne? Okay, wir schon. Erstmal wollte ich eigentlich nur mich vorstellen wegen meiner Schmerzen. Okay, wir spielen alles. Wie heißen Sie, bitte? Ich heiße Hans Weber. Hans? Hans ist der Vorname, Mhm. männlich, und Weber ist der Familienname. Okay. Würden Sie bitte Ihr Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren, Herr Bär? Ja, Hans Mhm. ist der Vorname und Weber ist der Familienname. Okay, beide ist wie Emil, also W-E, Bitte? so W, E. also E wie, Weber. okay, E W, wie Emil. okay, gut. Wie alt sind Sie? Ich bin 64 Jahre alt. 64 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 16.04.58. 58. 50, ja. Okay, 6.4.1908. 16.04.58. Okay, gut. Wie schwer sind Sie? 82 Kilo, glaube ich, wiege ich so ziemlich genau. Okay, wie groß sind Sie, Herr Weber? 1,78 bin ich. 1,78. Okay, vielen Dank für alle Informationen, Herr Weber. Welche Beschwerden führen Sie hierher? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe solche Schmerzen in den Beinen und das wird überhaupt nicht besser. Bein. Und bitte? Ihr Bein, oder? Ja, also insbesondere im rechten Bein ist es ganz unangenehm. Wenn ich eine Weile gelaufen bin, dann muss ich mit einmal stehen bleiben, weil ich solche Schmerzen habe, dass ich gar nicht mehr weiterlaufen kann. Hm, Dann, okay. wenn ich einen Moment gestanden bin, oh, dann muss ich richtig Luft holen und dann dann werden die Schmerzen wieder besser und dann kann ich weiterlaufen. Ja, ich Und verstehe. jetzt sind die Schmerzen so stark, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt doch mal bei Ihnen melden. Ja, okay, ich verstehe, Herr Weber. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1, Oh, 1. das sind schon richtig tüchtige Schmerzen. Also ich kann dann wirklich nicht weiterlaufen. Ich muss stehen bleiben. Wenn wir sagen 1 bis 10, also je nachdem, wenn es anfängt, so 6. Sechs. Aber wenn ich dann nicht stehen bleibe und weiterlaufe, dann gehen die bis zu 8, würde ich sagen. Achso, okay. In Ruhe sechs beim Laufen. Nein, nein, nein. In Ruhe, wenn ich nichts mache, ne, dann habe ich keine Schmerzen. Achso, Ich okay. habe die Schmerzen nur, wenn ich laufe. Okay, und Aber das fängt halt langsam an und dann wird es mehr. Ne? okay, Mitte sechs anfängt Ja, genau. bis 8. Ja. Okay, ich verstehe. Seit wann haben Sie diese starke Schmerzen? Ja, dass die so stark sind, das ist jetzt erst seit einigen Tagen. Aber angefangen hat das schon vor einigen Wochen. Okay. Okay. Vor ein paar Wochen haben die Ja, wenn ich ehrlich bin, ist es auch schon, ja, das war schon vor Weihnachten eigentlich, also dass ich gemerkt habe, dass das nicht mehr so gut geht. Aber ja, dann habe ich das irgendwie nicht so ernst genommen, aber jetzt wird es halt immer schlimmer. Ja, meinen Sie, dass Sie circa seit 3 Monaten diese Beschwerden haben? Ja, das kommt vielleicht schon hin, ja. 3 Monaten. Aber seit ein paar Tagen haben, Ist es schlechter, ja. okay, aber nur haben Sie die Schmerzen beim Laufen? Ja. Okay. Also, Sie haben gesagt, Herr Weber, dass Sie beim Laufen starke Schmerzen haben, deswegen müssen Sie eine Pause einlegen. Richtig? Genau. Nach Das welcher richtig. Gehstrecke müssen Sie eine Pause machen? Ich meine, über 200 Meter oder unter 200 Meter? Ach, wie viel ist 200 Meter? Also, wenn ich bei mir zum Kaufmann gehe, das ist vielleicht ein halber Kilometer. Ja, super. Ja, dann so auf gut nach der Hälfte muss ich dann schon mal eine Pause einlegen, ja. Okay, Ja, das das sind heißt, vielleicht so schon so 300 Meter, ja. okay, circa 300 Meter. Okay. Okay, vielen Dank für die Informationen. Und Sie haben Luftnot? Nein, nein, nein. Nein, Sie haben keine Nein, Luftnot. nein. Okay. Sehr gut. Ja, haben Sie an der betroffenen Stelle am rechten Bein, wie zum Beispiel glänzende Haut oder Haarausfall bemerkt? Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Da habe ich mir aber noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das stimmt. Ja, woher wissen Sie das? Ja, also da habe ich tatsächlich gemerkt, dass da die Haare weggehen und das Bein fühlt sich auch irgendwie ein bisschen kühler an als das andere. Ach so, okay. Sie haben auch Haarausfall bemerkt und Sie fühlen sich ein bisschen kalt. Genau. Okay, ich verstehe. Und ja, glänzende Haut auch haben Sie bemerkt. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus, ja. Ja, okay. Also haben Sie die Beschwerden nur am rechten Bein oder auch linke Seite haben? Nein, eigentlich nur am rechten Bein. Okay, nur am rechten Bein. Gut. Okay. Ja, Herr Weber, ja, möchten Sie noch etwas ergänzen oder ist das alles? Ja, das langt mir völlig. Also, Okay, okay. Und ich möchte jetzt über Ihren allgemeinen Zustand sprechen. Okay, haben Sie Fieber oder Schüttelfrost? Nee, das habe ich zum Glück nicht. Okay, sehr gut. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Ja, also ich bin ein bisschen verstopft. Da muss ich schon immer ein bisschen aufpassen, ne? Wenn ich ja, dann muss ich halt irgendwie Leinsamen essen oder Trockenpflaumen oder irgendwie was, damit ich auf die Toilette gehen kann. Da, das ist schon ein bisschen schwierig. Okay, ich kann gut verstehen. Aber sonst habe ich keine Seit wann Probleme. haben Sie die Verstopfung, Herr Weber? Seit wann Bitte? haben Och, Sie? och, das habe ich schon lange. Bestimmt schon 20 Jahre, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Sicher, okay. Wie gehen Sie damit um? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Nein, nein, mit so spezieller Ernährung, was halt ein bisschen dafür sorgt, dass man auf die Okay, Toilette gehen kann. sehr gut. Und haben Sie Probleme, ein- oder durchzuschlafen? Nein, meistens nicht, aber jetzt zur Zeit ist es schon manchmal so, dass ich aufwache, weil mir irgendwie das Bein dann ja vielleicht doch irgendwie sich komisch anfühlt in der Nacht. Ja, und ja, manchmal muss ich auch auf die Toilette. In meinem Alter ist das ja kein Wunder, aber also jetzt nicht jede Nacht. Okay, nicht jeder, ne? Aber manchmal Ja, in der Nacht ja. die Toilette. Okay, verstehe. Und hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Ja, ich wünschte, es hätte sich ein bisschen nach unten verändert, hat es aber nicht. Nein. Okay, haben Sie Appetitlosigkeit? Nö, eigentlich nicht. Okay, sehr gut. Ist Ihnen schwindelig oder übel? Nein, ich habe Schmerzen im Bein. Okay. Also, wie ich gesagt habe, das ist Routinefragen und deshalb sollte ich fragen. Und ich möchte über Ihren allgemeinen Zustand eine Frage stellen. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Schmerzen beim Tieflagerung verbessert, oder? Ja, also wenn ich nachts das Gefühl habe, dass das nicht so gut ist, ne, dass das irgendwie ein bisschen, dann ist das besser, wenn ich mich auf die Bettkante setze. Okay, Bettkante sitzen noch besser. Okay. Aber das sind noch nicht so richtige Schmerzen. Die Schmerzen habe ich nur beim Laufen. Aber wenn ich so das Gefühl habe, dass ja, dass das sich komisch anfühlt, ne? Also ungewöhnlich halt. Okay, aber bei Vielleicht ein bisschen kälter oder so. okay, sehr okay, ich verstehe gut. Und Herr Weber, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen wie Boah, eine Myokardie? ganze Latte. Ne? In meinem Alter ja kein Wunder. Ne? Also, ich habe natürlich Bluthochdruck. Ne? Das habe ich schon seit 10 Jahren. Und ich bin auch Diabetiker. Ne? Das auch schon viel länger, schon 25 Jahre. 25 Jahre, okay. Meinen Sie Diabetes Und zwei, oder? bitte? Meinen Sie Diabetes mellitus Ja. zwei? Okay. Okay, seit 25 Und Jahren. ja, der Hausarzt hat auch festgestellt, dass ich zu hohe Blutfettwerte habe. Da muss ich eigentlich auch ein bisschen aufpassen. Und ja, vor 6 Jahren habe ich auch richtig einen reingekriegt. Da habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Aber da habe ich mich zum Glück gut davon erholt. Also, wann war der Herzinfarkt? Vor 6 Jahren? Das ist 6 Jahre her. Vor 6 Jahren, okay. Wie wurde das behandelt? Also, Ja, ich hab da so ein Stent bekommen. Stent bekommen. Okay, ich verstehe. Und erhöhte Blutfettwerte auch seit 6 Jahren. Ja, die habe ich wahrscheinlich schon länger, aber da hat man das halt dann festgestellt, ne? Okay. Nicht 6 Jahre, aber seit schon lange Zeit haben Sie. Wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, also das ist bei uns auch in der Familie, ne? Mein Vater hatte auch einen Herzinfarkt, wahrscheinlich hatte der auch erhöhte Blutfettwerte. Okay. Ihr Vater hat einen Herzinfarkt erlitten. Ja. Okay, aber Ihr Vater lebt noch, oder? Nein, nein, der ist da dran gestorben. Das ist ja Okay. schon lange her. Okay, wegen Also des ich bin ja schon Herzinfarkts. 64. Ich bin ja schon 64. Ne? Mein Okay, Vater wäre jetzt ja fast 90 oder über 90. ich verstehe, also es tut mir leid, ja, richtig, Herr Weber, ja, das ist eine heftige Situation. Wegen des Herzinfarkts ist Ihr Vater verstorben, oder? Der ist am Herzinfarkt gestorben, ja. Okay, gut. Und noch andere Vorerkrankungen, Na, oder? also mir reicht es komplett, was ich hier so habe, ne? Ich hatte noch einen Bandscheibenvorfall, der ist aber operiert worden. Das ist so 12 Jahre her. Ja, in Okay. meinem Beruf muss man manchmal schwer heben und arbeiten, dann ist Ja, das halt passiert. ich kann gut verstehen. Was machen Sie beruflich, Herr Weber? Ja, ich bin Kraftfahrer, also LKW-Fahrer, ne? Rad- oder LKW-Fahrer, okay. Also Sie arbeiten noch, also Sie sind nicht Rentner. Na, ich bin jetzt, demnächst komme ich in Rente, aber noch muss ich arbeiten, ja. Okay, verstehe. Okay. Und Band Vorwahl, in welchem Bereich? Im Nacken- oder Lendenbereich? Ne, und weiter unten, also ja, in Okay, im untere Lendenbereich, Lendenbereich, ja. unter Lenden. Okay, Bereich. Und also, wie fühlen Sie sich jetzt? Also haben Sie irgendwelche Probleme wegen der Bandscheibenvorfalloperation oder? Nee, das ist Gott sei Dank auskuriert und da habe ich jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Ja, das freut mich ja sehr gut. Okay. Und haben Sie noch andere Operationen oder? Nein, zum Glück nichts weiter sonst. Okay, nur diese Vorerkrankungen und die Operationen. Okay. Ja, wobei nur ist gut, das sind ja eine ganze Menge Vorerkrankungen, ne? Ja, eigentlich für diese Alter, ja, sieht alles gut. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, okay? Und Sie nehmen auch, ich glaube, regelmäßig Medikament ein, oder? Ja, natürlich. Gegen den Blutdruck muss ich was nehmen, für den Diabetes muss ich was nehmen Okay. und Aspirin nehme ich auch für das Herz, ne? Ja, Herzinfarkt, ja, gegen Herz. Okay. Sprechen, also, wir sprechen jetzt über Ihre Medikamentanamnese. Und können Sie mir sagen, welche Medikamente einnehmen? Ja, also ich nehme Ramipril für den Blutdruck oder gegen den hohen Blutdruck. Dann nehme ich eine morgens und eine abends. Und ja, der Zucker, das ist nicht so schlimm. Das ist eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle. Da muss ich nur einmal am Tag Metformin nehmen. Und Aspirin, dann nehme ich auch eine morgens. Eine Monat. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente ein? Nein, sonst nehme ich nichts. Okay, das ist alles. Ich möchte ein bisschen vertiefen über Ihr Medikamentanamnese, Herr Weber. Ramipril, wissen Sie, welche Dosierung ist? Ich meine, da steht Ramipril 100 drauf auf der Packung, ja. 100 Milligramm. Okay, Ramipril-Tabletten 100 Milligramm. Gut, und Metformin, wie viel Milligramm? Das ist Metformin 500, das weiß ich sicher. 500. Und morgens oder abends, was nehmen Sie? Die nehme ich morgens. Morgens, okay. Sehr gut. Also spritzen Sie Insulin Nein. Das, nur also am das ist. Metformin. Ist kein, ich habe den zwar schon lange, diesen Diabetes, aber Okay. das ist kein, also ist noch nicht so Okay. schlimm. Okay. Sie gehen regelmäßig zum Kontrolle, also ich glaube. Ja, regelmäßig so gut wie das geht bei meinem Beruf, ne? Da ist es ein bisschen schwierig, zum Arzt zu kommen. Okay, aber Sie haben keine Probleme mit Bluthochdruck oder Diabetes Ich oder. hoffe nicht, ja. Okay, wann haben Sie letzte Kontrolle gemacht? Oh, das ist schon eine Weile her, bestimmt ein halbes Jahr. Ein halbes, okay, ja, perfekt, gut. Okay, und Aspirin, welche Dosierung nehmen Sie Aspirin ein? Naja, Aspirin 100 ist das immer, ne? 100 Milligramm, ja, richtig. Okay, das ist alles. Ja. Okay, gut. Und haben Sie irgendwelche Allergien? Ich meine Gräser oder Hausstaubmittel, Medikamenten. Nein, nee. Aber warten Sie mal, ich habe mal Penicillin bekommen. Das ist mir gar nicht bekommen. Da Penicillin. erinnere ich mich jetzt dran. Okay. Wie äußert sich diese Allergie? Ja, da habe ich irgendwie ein ganz rotes Gesicht bekommen und also das war ganz unangenehm. Okay, rötliches Gesicht und Hautausschlag vielleicht oder? Ja, irgendwie so, das hat auch gejuckt dann, also das war ganz unangenehm. Okay. Wann haben Sie Penicillinallergie bemerkt? Also warum? Oh, das ist schon richtig lange her. Das ist schon richtig lange. Normalerweise, ja, braucht man ja sowas nicht, aber da musste ich irgendwie mal wegen einer Krankheit behandelt werden und das ist irgendwie nicht besonders gut gewesen. Okay, ich verstehe. Und hatten Sie eine so Atemnot, wie zum Beispiel, erinnern Sie? Nein, zum Glück nicht. Nee, so schlimm war das nicht. Aber der Arzt hat mir gesagt, wenn ich das nochmal bekomme, könnte das passieren. Ne? Okay, ich verstehe. Hautausschlag, Juckreiz und rötliches Gesicht. Okay, das ist alles. Oder Ja. bekommen Sie Blähungen, wenn Sie zum Beispiel Brot oder Milchprodukte essen? Nein, ich kann alles essen. Okay, sehr gut. Ja, Herr Weber, können Sie mir sagen, ob Sie rauchen? Ja, ich rauche ordentlich. Ja, was müssen Sie, wenn man LKW fährt, ne? Was soll man den Ja. ganzen Tag machen? Ja, ein Päckchen am Tag rauche ich schon, ja. Ein Päckchen, ja, das kann gut verstehen. Ja, also, Sie leiden unter ein bisschen Stress und deswegen brauchen Sie etwas rauchen. Ja, und auch, ja, damit die Zeit Ja, besser rumgeht, ne? okay. Seit wann rauchen Sie, Herr Weber? Ach, schon als ich ein junger Mann war, also bestimmt 40 Jahre. 40 Jahr, seit 40 Jahren. Okay. Also Sie meinen 20 Zigaretten in eine. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, das kann ich mir natürlich als LKW-Fahrer nicht gut erlauben. Wenn ich mal ein freies Wochenende habe oder wenn mal was zu feiern ist, dann gibt es schon mal einen Schluck, aber nicht regelmäßig. Okay, was trinken Sie? Bier, Wein? Ja, meistens Bier oder auch mal einen Schnaps dabei, je Schnaps. nachdem, was es gerade so gibt. Okay, aber das ist nur also gelegentlich, am Wochenende oder Feiertag. Ja, also nicht jeden Tag. Wie gesagt, ich muss ja Auto fahren, ne? Ja, ich verstehe, ja, okay. Ja, gut, das ist nicht schlimm. Und ja, diese Frage ist Routinefrage, Herr Feber. Nehmen Sie Drogen oder haben Sie davor konsumiert? Ach nein, nee. Manchmal denkt man zwar, wenn man so müde ist, dass man vielleicht mal was gerne nehmen würde, aber nein, ich habe das nie probiert. Okay, sehr gut. Das ist sehr gut. Und Sie arbeiten als LKW-Fahrer. Ja, genau. Bitte? Sind Sie verheiratet? Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin verheiratet. Okay, haben Sie Kinder? Ja, die sind schon groß, ne? Aber vier Kinder haben wir, ja. Ach so, sehr gut. Und sind Sie gesund? Die sind alle gesund, ja. Okay, sehr gut. Und lebt Ihre Mutter noch oder Ja, aber die ist sehr pflegebedürftig, ne? Also der geht es nicht gut. Die hat auch genauso wie ich eben diese Zuckerkrankheit, diesen Alterszucker und ja, ist natürlich jetzt auch schon hochbetagt. Die ist pflegebedürftig, ja. Ja, ich kann gut verstehen. Okay, und aber ja, jetzt sie nimmt regelmäßig Medikamente ein und sie sind ja teilweise gesund, oder wie ist jetzt ihre Mutter? Nee. Ja, die ist halt alt und pflegebedürftig, ne? Okay. Aber sie ist in einem Heim untergebracht und wird da gut versorgt. Okay, sehr gut. Und haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay. Okay, ja, Herr Weber, ich denke, ich habe vorerst alle für mich wichtigen Fragen gestellt. Okay. Möchten Sie ergänzen oder haben Sie eventuelle Fragen? Ja, ich möchte natürlich jetzt gerne wissen, woran das liegt, dass mein Bein so weh tut und was man dagegen tun kann, ne? Ja, okay. Denn das geht ja so nicht weiter. Ich muss ja mal ein bisschen laufen können. Ja, das ist eine heftige Situation. Ich kann gut verstehen, Herr Weber. Ja, bisher haben wir nur das Aufnahmegespräch führen. Deshalb ja, kann ich nicht ja, so viel sagen. Aber ja, also bei Ihnen besteht der Verdacht auf eine Arterienerkrankung. Also das Meine Arterien sind krank. Es kann Okay. sein, wie ich gesagt habe, wie ich gesagt habe, wir haben nur das Anamnesegespräch gemacht. Wie kann man das denn jetzt feststellen, was da ist? Ja, ich als erstes mache ich sie körperlich untersuchen, okay? Und Sie untersuchen mich körperlich? Ja, Okay, ja. Und dann? danach mache ich eine Labordiagnostik und ich brauche ein paar medizinische Verfahren wie Sonografie, also das wird. Und tut das weh? Nein, machen Sie keine Sorgen, das ist Routineverfahren, ist ein bisschen speziell zu dieser Verdacht. Das wird als Doppler-Sonografie oder Ja, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. ja, Duplex-Sonografie. Ja, das ist wie eine Ultraschalluntersuchung, aber noch speziell Ultraschalluntersuchung. Wissen Sie, Okay. Und hat man da Ultraschalluntersuchung? Strahlenbelastung? Nein, hier handelt es sich um keine Strahlungsbelastung, okay? Mit einem Geräte also machen wir diese Untersuchung und Okay, und Sie sagen, das ist keine Strahlung und es tut nicht weh. ja, richtig, also das ist Ja, das ist gut. Dann können Sie das ruhig machen mit mir, ja. ja, das da machen Sie ja keine Sorgen, richtig, das ist Routine und schmerzfreies medizinisches Verfahren, okay? Danach ja, schauen wir mal, ja, wie wir weiter vorgehen wollen und ja. Okay. Ja, dann hoffe ich ja mal, dass das bald alles besser ist. Ja, richtig. Okay, vielen Dank für alle Informationen. Ja. Ja, okay. Okay. Ich denke, es gibt keine Frage mehr zu stellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, er hat so viel Ja, gefragt. er hat so viele notwendige Fragen gestellt. Ja, aber ich habe vergessen, also ich wollte am Ende auch fragen, aber ich habe nicht gemacht. Vielleicht wäre besser, Fragen zu stellen. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Schmerzen in eine andere Körperregion ausstrahlen beim Ach Laufen? so, nein, strahlen aber nicht, Nicht. nein, Ja, nein, okay. nein. Nein, ich glaube auch, das war eine sehr komplette Anamnese. Ja. Und der Patient, ja, wenn ich das so genau wüsste, der Patient war ja auch sehr gesprächig, ja, der hat ja Gott Ja, weiß ja, ja, wofür ja. so Das geredet. war ja ein bisschen Und schwierig, richtig. und Ja, und sie haben aber auch wirklich alles gefragt, was man Ja. in dem Zusammenhang fragen Diese könnte. Schmerzen war am Unterschenkel, oder? Also ich muss, Ja, ich meine, aber ich habe nicht gefragt, eigentlich wäre besser vielleicht Unterschenkel. ja. Zweite Frage gestellt unsere Kollegin. Wo ist der Schmerz genau in Ihrem Bein? Ja, das hat er jetzt ja gerade nochmal rechter Ja. Unterschenkel, ne? Ja. Also in der Wade überwiegend, ne? Ja, ich denke nicht genug. Gibt es Taubheitsgefühl oder Schwellung? Im Augenblick hat er das nicht bemerkt. Nein, er wünschte sich vielleicht, das wäre taub, damit es nicht so weh tut, ne? Ja. Aber nein, Taubheitsgefühl hat er aber nicht geschildert. Können wir zum zweiten Teil gehen, Rahme? Ja, nur ein paar Sekunden, dann können wir anfangen. Also. Dr. Gündes will ein bisschen Speed machen hier. Ja. Okay, wir können anfangen. Passt. Gut. Guten Tag, Frau Wersten. Darf ich meinen neuen Patienten, Herr Weber, vorstellen? Ja, was haben Sie mit dem gemacht? Was ist mit dem los? Ja, okay. Ja, ich möchte heute Ihnen gerne einen, also den 64-jährigen Patienten, Herr Weber, vorstellen. Er ist am 16. April 1958 geboren. Sehr gut. Er ist 82 Kilogramm schwer und 1,78 Meter groß. Sehr gut. Ja, Herr Weber stellte sich heute wegen seit ein paar Tagen bestehende Claudication Intermittens am rechten Unterschenkel bei uns vor. Die Patientin bewertete die Schmerzintensität beim Laufen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, also 6 bis zu 8. Das muss ich aber noch mal fragen. Der hat eine Claudicatio erst seit 3 Tagen? Seit ein paar Tagen, oder? Seit. Ja. Vorher hat er nichts gemerkt? Nein, nein. Also eigentlich ein 3 Monaten habe die Patienten Der diese. Patient? Aber seit ein paar Tagen hätten die Beschwerden sich verschlechtert. Ja. Ah, okay, das ist jetzt akut schlechter geworden. Ja, Deswegen ist er akut, endlich gekommen. ja, Alles akut, klar. ja, ak ja akute auftretende sehr starke Claudication Ja, okay. Intermittenz ihm seit ein paar Tagen bekannt. Aber die Beschwerden, also der Patient klagt über Beschwerden seit circa 3 Monaten. Und die starke Schmerzen seien nach Gehstrecke von 300 Meter aufgetreten. Und der Patient gab an, dass er an der betroffenen Extremität Alopecia glänzende Haut sowie Kältegefühl Oh habe. ja. Und die Beschwerden hätten sich beim Sitzen der Bettkante noch verbessert. Ja, hat er denn auch Ruheschmerzen? Der Patient klagt über keine Ruheschmerzen. Die Beschwerden treten nur, Entschuldigung, die Beschwerden würden nur beim Laufen auf. Und die vegetative Anamnese, die weitere vegetative Anamnese sei bis auf Obstipation seit circa 20 Jahren sowie Nykturie, gelegentliche Nykturie unauffällig. An Vorerkrankungen seien seit 10 Jahren eine arterielle Hypertonie, seit 25 Jahren ein Diabetes mellitus Typ 2, seit längerer Zeit eine Hyperlipidämie bekannt. Vor 6 Jahren habe der Patient einen Myokardinfarkt erlitten. Deswegen habe er einen Stent bekommen, einen Stent eingesetzt bekommen. Okay. Und vor 12 Jahren sei er wegen Lendendiskus Prolaps operiert worden. Die Medikamentenanamnesen. Anamnese ergab die regelmäßige Einnahme von Ramipril-Tabletten 100 Milligramm morgens und abends. Metformin. Fällt mir gerade auf, Ramipril 100, gibt es das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich, ich habe bemerkt bei der Anamnese, das war ein bisschen mehr Ramipril 5 oder 10 Milligramm, ich glaube. Ja, ich meine 10. Das ist, glaube ich, ein Schreibfehler hier gewesen. 10 Milligramm müssen das sein. Ja, 10, ja. Aber deshalb habe ich vielleicht zweimal. Ich sehe hier nämlich gerade, dass ich das einmal durchgestrichen habe. Ja. Entschuldigung. Ja. Okay. Also ja, Ramipril 10 ist das, ne? Okay. Passt. Aber hat ja auch nur der Patient gesagt. Der hat ja, und ja, deshalb muss ich sagen, aber ja, kein Problem. Und Metformin 500 Milligramm morgens sowie Aspirin 100 Milligramm morgens. Der Patient reagiert allergisch auf Penicillin mit Erythem am Gesicht, Exanthem sowie Pruritus. Er rauche seit 40 Jahren 20 Zigaretten pro Tag. Zusätzlich trinke der Patient gelegentlich am Wochenende Bier oder manchmal Schnaps. Drogenkonsum wurde vermerkt. Er arbeite als LKW-Fahrer. Sei verheiratet, habe 2 Kinder, Entschuldigung, 4 Kinder. In Bezug auf die Familienanamnese sei sein Vater an einem Myokardinfarkt verstorben. Seine Mutter sei pflegebedürftig, weil sie an einem Diabetes mellitus Typ 2 leide. Ja, und sie ist ja wahrscheinlich auch hochbetagt, die Mutter. Ne? Wenn der schon selber 64 ist, dann ist die Mutter ja auch in hohem Alter. Ne? Ja. Okay. Ja. Und der Patient habe keine Geschwister. Ja, die. Was ist denn Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, also aufgrund von der bisherigen Anamnesenangaben gehe ich von einer periphere arteriellen Verschlusskrankheit aus. In welchem Stadium? Welchem Stadium? Stadium 2a. Okay. Ja. Und was machen Sie jetzt mit dem Patienten zunächst? Also als erstes würde ich der Patientin Körper untersuchen. Meine Differentialdiagnose lautet als erstes TVT auch. Ah ja. Deshalb würde ich Homans Pie Zeichen überprüfen. Auch, ah ja, gut. Ich würde auch als also auch den Patienten inspektieren. Ich meine inspizieren. Inspizieren. Inspektion oder inspizieren? Inspizieren ist das Verb. Okay, inspizieren, okay. Inspizieren. Okay. Und ich meine, ich würde mit anderen Bein, wie zum Beispiel, ich würde Puls, Arterienpuls vergleichen. Ja, sehr gut. Ich meine vielleicht, wie zum Beispiel Tibialis Posterior oder auch auf, ja, Femoral Arter oder Arter vergleichen. Danach auch Also der Patient hat gesagt, er eine Haaralopecie und glänzende Haut. Ich würde überprüfen. Also auch im Vergleich dann, ne? Und was machen Sie labortechnisch? Als Labordiagnostik würde ich kleines Blutbild, Entzündungsparameter, auch Dedimer, Gerinnungsparameter und Aufgrund der Vorerkrankungen, wonach gucken Sie noch? Richtig. Ja. Aufgrund von Erkrankungen, Glukosespiegelung, Sehr Lipidparameter, gut. LDL oder HDL. Ja, sehr gut. Alles gut. Ja, Gut, und ja. Dann. Herzparameter wie Troponin, TÖ oder CKMB, Myoglobin auch. Alles gut. Ja, also volle Labordiagnostik für die Vorerkrankung. Gut. Was würden Sie dann apparativ machen? Ja, als Apparativdiagnostik würde ich Duplex-Sonografie durchführen. Genau. Mit dieser Untersuchung können wir Arterien beurteilen, ob bei dem Patient verstopfte Arterien vorliegt oder nicht. Ja, genau. Wir können so Gefäßverschluss oder Blutströme messen. Sehr gut, ja. Und ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der hat tatsächlich eine PAVK, was wäre dann die Therapie? Ja, Therapie. Therapie richtet sich nach der Stadien, Nach dem Stadium? nach dem Stadium, ja, richtig. Und als erstes würde ich Thromboseprophylaxe wie Heparin oder Dann nimmt er schon ASS, ne? der Patient nimmt auch ASS, aber auch wir können mit Thrombose, also Prophylaxe wie also Heparin oder vielleicht Clopidogrel kombinieren. Okay. Und auch bei der Infektion Verdacht vorliegt, ja, können wir Antibiotikatherapie auch Ja, worauf müssen wir da achten? wie bitte? Worauf müssen wir bei der Antibiotikatherapie achten? Ja, der Patient reagiere auf Penicillin, Ja, das war's schon. sollten wir Okay, vielleicht super. Ja. Makrolide Da verordnen. müssen wir andere, genau. Gut, Andere auch. wenn er jetzt im Stadium 2 ist, was würden wir da für eine Therapie ansetzen, also zusätzlich zum Ja, Clopidogrel oder so? Was würden wir noch machen? also wir können den Patienten konservative Therapie eigentlich empfehlen. Ja, richtig. Als Und was erstes, würde dazugehören? Was würde zur konservativen Therapie dazugehören? Die Konservatherapie besteht auf wie zum Beispiel regelmäßig Laufen. Sehr gut, ja. Auch besteht aus Hintergrund vorliegende Vorerkrankungen, chronische Vorerkrankungen einzustellen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder Bluthochdruck oder Blutfettwerte. Ganz genau, der bringt ja so viele Risikofaktoren mit, der Ja, das Patient. ist der Ne? Risikofaktor. Und der muss einfach, ja, vielleicht, was muss er denn noch dringend machen? Ja, richtig. Der Patient raucht zu viel. Und deshalb eigentlich wird diese Erkrankung als Raucherbein. Und Sehr gut, ja. deshalb sollten wir der Patienten auf Rauchen Zur Nikotinkarenz auffordern, ja. Nikotinkarenz, ja, einfach Ja, wie Nikotinkarenz. groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich daran hält? Wie Wie bitte? groß ist die Chance, dass er das macht, auf Nikotin zu verzichten? Sehen Sie das? Haben wir da gute Chancen, dass dieser Patient nicht weiter raucht? Also, ich denke, ja, es kann, der Patient kann es schaffen, aber das ist ein bisschen schwierig. Ja, würde ich auch sagen. Der raucht seit 40 Jahren. Ja, Und auch aber der Herzinfarkt hat ihn nicht davon abgehalten. Ja. ja, das ist richtig, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie Therapie, Ableitung, wie zum Beispiel pulmonell Ableitung oder so ähnlich, oder der Patient kann auch Nikotinpflaster benutzen vielleicht. Ja, aber er muss es wollen, ne? Das ist das Ja. Entscheidende. Ja. Gut. Was würden Sie denn medikamentös im Stadium 2 vielleicht noch zusätzlich machen? Also zusätzlich die Therapie, Medikamente, kann es Denken Sie mal an die Blutfette. ACE-Hämmer oder? Nein, Statine. Statine, ja, richtig, natürlich, ja. Ja, wobei ich Ja. glaube, wenn ich jetzt Klammer auf, Klammer zu sage, das ist nicht unumstritten, glaube ich. Ja, Ne? ja, ja, ja, Also ja. hier ist es erwähnt in diesem Fall, aber ich glaube, das ist unter Fachleuten, ist die Statingabe gar nicht unumstritten. Muss man Ja. dann gucken, was gerade Lehrmeinung ist. Ja, ich habe mich jetzt erinnert, ja, Statine kann man jede Stadion verordnen. Ja, das ist Ah ja, okay. ja, richtig, Sie haben recht, Gut. ja. Was ist denn im Stadium 3? Wo fängt das Stadium 3 denn an? Stadium 3, also bei der Stadium 3 handelt es sich um eine wie kann man sagen, Ströme, also man Blutströme, also Blutströme, tropische. Trophische Störung haben wir im Stadium 4. Ja. Bei Stadium 3 haben wir die In Schmerzen in Ruhe. Ruheschmerzen. Ruheschmerzen. Ruheschmerzen, genau. Ja, Und Ruheschmerzen. ja, da müssen wir dann auch was tun. Ne? Da müssen wir, was käme da Ja. als Therapieverfahren zum Einsatz? Wie bitte? Wenn wir ein Dreierstadium haben, was machen wir dann? Ja, dann, ja, wir können die Medikamententherapie einstellen. Ja. Naja, müssen wir schon ein bisschen handgreiflicher werden. Was müssen wir machen oder könnten wir machen? Bei Stadium 3. Dreierstadium ist operationsbedürftig. Ja. Wie zum Beispiel Revaskularisation oder Revaskularisation, genau, PTA, ne? ja, PTA, Also entweder Stepanokinase. PTA oder Bypass-OP oder was auch immer, Ja. wo der Verschluss sitzt. Ne? Ja. Gut. Und dann haben Thrombektomie. wir das Viererstadium, da haben wir das, was Sie eben sagten, die trophischen Störungen. Ja. Oder Und Gangrene. Oder, ja, ne? oder Gangrene. Oder ja, Gangrenen und Nekrose. haben unter Umständen Nekrosen, müssen dann also auch zum Äußersten schreiten, unter Umständen Ja. Gliedmaßen amputieren. Und Operation. haben es immer mit schlecht heilenden Wunden natürlich zu tun. Ne? Ja. Gut. Ja, perfekt. Ja, aber bei diesem Patienten sind wir ja maximal im 2a-Stadium. Ja, Ne? richtig. Der kann ja noch 300 Meter schmerzfrei laufen. Das heißt, da würde man tatsächlich ja vielleicht nochmal gucken, dass man einfach die Risikofaktoren noch runtersetzt, dass er in seinem Lebensstil ein bisschen was arbeitet. Und dann könnte man noch eben Statine geben und Gehtraining. Das haben Sie aber selber schon wunderbar gesagt. Perfekt. Also ich glaube, dieser Patient wird von Ihnen sehr, sehr gut versorgt. Halten Sie mich wie immer auf dem Laufenden, was bei Ihren Untersuchungen rausgekommen ist. Ja? Okay. Okay. Vielen Dank Ja. für alle Informationen. Ich glaube, alle sind erschossen, weil sie haben alles gesagt, also völlig erschöpft. Ja? Er ist nichts schuldig geblieben. Nichts. Dankeschön. Wahnsinn. Ja. Dankeschön. Aber ein paar, Wann ist ja. Prüfung? Wann ist Prüfung? Freitag. Ja, locker, locker flockig machen Sie Ihre Prüfung. Ja. Ja, Ja, einige Punkte musste ich nicht vergessen, aber okay, kein Problem, das kann sein. Aber also sprachlich würde ich sagen, ich habe ich neulich schon gedacht, sie sind ein bisschen fix unterwegs, ne? aber das werden sie auch in der Prüfung sein, einfach der Aufregung geschuldet. Ich glaube, das ist müßig, wenn ich Ihnen jetzt sage, machen Sie ein bisschen langsamer. Ja, Ja. das, ja. Aber Sie sind sprachlich wirklich sehr, sehr sicher unterwegs und müssen, glaube ich, wie ich, keine Sorgen haben. Danke schön. Vielen Dank für alle Informationen und alle Gerne. richtig. Das war sehr gut für mich heute. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, dieser Fall kommt am Freitag, Dr. Rahmi. Ja, Ja, warum? ich wünsche Ihnen einen netten PAVK-Patienten, ja. Oder einfach bestandene Falle.